الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Alles Lob gebührt Allah, der uns Körperteile gegeben hat, mit denen wir ihm danken dürfen und mit denen wir ihn anbeten dürfen. Körperteile, mit denen wir ihn subhanahu wa ta'ala loben dürfen und ihn preisen dürfen. Und zu diesen Körperteilen gehört die Zunge. Sie gehört zu den gefährlichsten Körperteilen, die im Menschen erschaffen worden sind. Durch ein einziges Wort kann der Mensch Allahs Zufriedenheit auf sich laden, bis an den Tag, an dem er ihn antreffen wird. Und durch ein einziges Wort kann der Diener Allahs Zorn auf sich laden, bis an den Tag, an dem er ihn antreffen wird. Liebe Geschwister, meine lieben Brüder und Schwestern, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erzählt eine Begebenheit, die ein Mann erlebt hat. Uns geht es um das Prinzip, das dahinter steckt. Eine Ameise hat ein totes Tier aufgefunden, konnte dieses tote Tier allerdings nicht hochheben alleine. Und das hat jemand beobachtet und dann ist sie losgegangen und hat ihre anderen Freunde und Ameisen zu sich gerufen. Die anderen sind gekommen und in der Zwischenzeit hat der Beobachter dieses tote Tier weggenommen. Und die Ameisen und die anderen suchen und keiner findet was. Und so sind die Ameisen alle zurück und haben diese Ameisen im Stich gelassen. Das hat er dann ein zweites Mal gemacht. Und beim dritten Mal haben sich diese Ameisen, die diese Ameise zusammengerufen hat, haben sich die Ameisen zusammen versammelt in einem Kreis und diese Ameise, die sie gerufen hat, in die Mitte getan und auseinandergerissen, Körperteil für Körperteil. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, ich habe das meinem Lehrer Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala erzählt, da sagte er, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Ameisen sogar die natürliche Veranlagung mitgegeben, dass das Lügen etwas Übles ist. Und ebenso hat er ihnen die Strafe eines Übeltäters, eines Lügners von Geburt an mitgegeben. Das erwähnte Rahimahullah ta'ala in seinem Buch Shifa al-Ali. Wie dem auch sei, Lügen, liebe Geschwister, bedeutet etwas mitzuteilen, wobei diese Mitteilung nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und sie gehört zu den Sünden. Und sie kann sogar zu den großen Sünden gehören. Und es genügt schon für einen Muslim Abstand davor zu nehmen, dass sie zu den Eigenschaften eines Heuchlers gehören. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu seinen Eigenschaften gehört, wenn er redet, dann lügt er. Und alle vernünftigen Menschen sind sich darüber einig, dass das Lügen etwas Schlechtes ist. Nicht nur alle vernünftigen Menschen, sondern alle Religionsgemeinschaften sind sich darüber einig. Derjenige, der lügt, ihm ist schwere Strafe angedroht worden. Und so berichtet uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über die Strafe im Grab, über jemanden, der so etwas getan hat. Er sah alaihi salatu wasallam einmal einen Mann, der seine Kinnbacke bis zum Nacken hin am Aufreißen war. Und ebenso sein Nasenloch bis zu dem Nacken am Aufreißen war. Und ebenso seine Augen am Aufreißen war bis zu seinem Nacken. Daraufhin sagte man ihm, das ist jemand, der sein Haus verlässt, lügt und seine Lüge dabei alle Horizonte erreicht. Die schwerste Form der Lüge, liebe Geschwister, ist es zweifellos, wenn man über Allah subhanahu wa ta'ala lügt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen, die über Allah gelogen haben, sehen, wie sie schwarze Gesichter haben. Das Lügen hat sich heute sehr verbreitet. Und das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass das Lügen bis an alle Horizonte gerät, ist mit dem heutigen Internet und mit den heutigen Medien eine Tatsache geworden. Der eine lügt beim Kaufen und Verkaufen. Der nächste lügt, weil er Versprechungen macht und die nicht einhalten kann. Der eine lügt mit der Zunge, der andere lügt mit seinem Schreibrohr. Der eine lügt, indem er eine Serie macht, eine Filmserie, und der andere ein Videoclip oder was auch immer es an Möglichkeiten heutzutage gibt. Manche erlauben das Lügen, indem sie es anders benennen. Sie nennen es, das ist unter den Arabern eine bekannte Sache, dass sie es eine weiße Lüge nennen, statt einer schwarzen Lüge. Oder sie nennen es eine Lüge, die man durchgehen lassen kann, also eine schwache Lüge. Oder sie nennen es einen Aprilscherz. Und wie viele Dinge werden heutzutage anders dargestellt, als sie wirklich sind? Allah sagte subhanahu wa ta'ala über denjenigen Menschen, der lügt, dass er ihn nicht recht leiten wird, möge Allah uns davor bewahren. Das heißt sinngemäß übersetzt, wahrlich Allah leitet denjenigen, der ein Verschwender ist und viel lügt, nicht recht. Meine lieben Brüder und liebe Schwestern, Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, über ihn wird berichtet, dass er Folgendes gesagt hat: Ich habe in meinem Leben noch nie gelogen, rahimahullah. Und ich habe auch noch nie bei Allah geschworen. Und ich habe noch nie das Waschen am Freitag unterlassen, den Ghusl am Freitag unterlassen. Und Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, sagte: Seitdem ich mir, sinngemäß übersetzt, seitdem ich mir meine eigenen Hosen anziehen kann, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gelogen habe. Das heißt, seitdem ich islamisch erwachsen geworden bin, baligh. Imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, sagte: Ich schwöre bei Allah. Er sagt: Ich schwöre bei Allah, selbst wenn jemand vom Himmel auf die Erdbewohner herabrufen würde, dass Lügen ist erlaubt worden, würde ich trotzdem nicht lügen. Liebe Geschwister, wir wissen nämlich den großen Lohn und den guten Ausgang einer Person, die immer wahrhaftig bleibt in ihren Worten, ihren Taten. Eines der besten Beispiele dafür ist die Geschichte von Ka'b ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Ihr kennt die Geschichte, wo er zurückgeblieben ist vom Feldzug nach Tabuk und er gefragt worden ist: Warum bist du zurückgeblieben? Und er sagte die Wahrheit, er sagte sinngemäß, das diesseits hat ihn zurückgehalten, sein Garten und die Palmen und was auch immer. Und Allah Azza wa Jal, das Ende war, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Reue angenommen hat. Seine Reue von ihm angenommen hat. Gibt es allerdings, die Frage, die wir uns stellen, das Lügen verboten, wir alle wissen das, gibt es allerdings Situationen, in denen das Lügen erlaubt ist? Gibt es Situationen, in denen der Gesetzgeber dir sagt, du sollst in diesem Fall sogar die Unwahrheit sagen? Und darüber berichtet uns Imam an-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Er sagte: Wisse, dass das Lügen, selbst wenn es grundsätzlich verboten ist, es trotzdem einige Situationen gibt, in denen man unter bestimmten Voraussetzungen lügen darf. Und dass der Maßstab hierfür ist, dass das Reden ein Mittel zum Zweck ist. Er sagt, keiner redet einfach nur, weil er reden muss, außer die Unvernünftigen. Aber normalerweise, wenn man redet, man meint etwas, man hat ein Ziel. Er sagt, das Reden ist ein Mittel zum Zweck. Deswegen sollte der Zweck, das Ziel, gut sein. Man dieses Ziel aber nicht anders erreichen können, außer wenn man lügen muss. Entschuldigung, und sollte man dieses Ziel erreichen können, dieses gute Ziel erreichen können, ohne zu lügen, dann ist das Lügen natürlich in diesem Fall verboten. Und sollte man dieses gute Ziel nicht erreichen können, außer wenn man dabei lügt, dann ist das Lügen in diesem Fall erlaubt. Und er sagte, und wenn man dieses Ziel etwas ist, was erlaubt ist, was mubah ist, dann ist der Weg dorthin, nämlich das Lügen in diesem Fall, ebenfalls mubah. Und sollte es eine Pflicht sein, die einem auferlegt worden ist, dann ist es ebenfalls eine Pflicht. Aber denkt dran, es geht darum, dass das Ziel gut ist. Das heißt, der Gesetzgeber muss es erstmal für gut erklärt haben und zweitens darf es keinen anderen Weg geben, um dorthin zu gelangen. Und er gibt dir ein Beispiel dafür, damit man diese Worte nicht, also diese Worte sind allgemein und jeder kann natürlich darunter sich was auch Richtiges, aber auch was Falsches vorstellen. Er sagt dir, was ich damit meine, ist zusammengefasst. Zum Beispiel, stell dir vor, er sagt dir, ein Muslim versteckt sich vor einem ungerechten Menschen, der ihn töten möchte oder dem er sein Geld klauen möchte. In diesem Fall versteckt sich der Muslim und versteckt auch sein Vermögen. Und du wirst danach gefragt, wo ist diese Person? Der Mörder kommt zu dir oder der vermeintliche Mörder kommt zu dir, der sagt zu dir, wo ist dieser Mensch, den ich töten möchte? In diesem Fall sagst du zu ihm, ich weiß nicht, wo er ist. Und du sagst irgendetwas, was gelogen ist. Er sagt, Imam al-Nawawi rahimahullah sagt, in diesem Fall musst du sogar lügen. Und diese Sache, liebe Geschwister, ist natürlich eine logische Sache, alhamdulillah, und zeigt die Vollkommenheit der islamischen Scharia. Denn wir kennen unter manchen Philosophen, gerade aus der deutschen Geschichte, wie Immanuel Kant und diese Leute, bei denen die Gesetze absolutistisch waren. Absolut war im Sinne von Lügen ist verboten, in jedem Fall. Und die Wahrheit muss man sagen, in jedem Fall. Das waren so, das nennt man Prinzipien, Maxime hat er sie genannt. Diese Sachen, liebe Geschwister, in unserer Religion werden auch berücksichtigt. Allerdings, alhamdulillah, wir gehen keinen Extremismus ein, sondern wir halten den mittleren Weg. Trotzdem sollte man eine Ausweichmöglichkeit haben, das heißt etwas sagen können, was zweideutig oder dreideutig oder mehrdeutig ist, dann ist das eine gute Sache. Deswegen sagte Imam al-Bukhari, rahimahullah, er sagte in seinem Buch, hatte ein Unterkapitel genannt, Ausweichmöglichkeiten sind ein Ausweg aus der Lüge. Und dann hat er eine Geschichte erzählt, wir alle kennen sie, als einmal zur Zeit des Propheten, der Sohn von Abu Talha, radiallahu anhu, gestorben ist. Dann kam Sulaim, als er nach Hause kam, fragte er, er wusste nicht, dass sein Sohn gestorben ist. Er sagte, wie geht's meinem Sohn? Dann sagte seine Frau Sulaim zu ihm, er hat sich erholt. Oder er ist erleichtert worden. Er ist erleichtert worden. Und er verstand darunter, dass er gesund geworden ist. Aber sie meinte damit, dass er gestorben ist. Denn wenn man gestorben ist, ist man erleichtert von seinen Krankheiten als Muslim. Und er dachte, sie würde die Wahrheit sprechen. Und später, als er herausfand, dass das gelogen war, oder besser gesagt zweideutig war, ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um sich zu beschweren. Und er sallallahu alaihi wasallam gab ihr Recht und hat auch noch für sie um Segen gebeten. Ebenso sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, da sehen wir sehr schön diesen folgenden Hadith jetzt, wie der Islam die richtige Waage einhält, also nicht übertreiben und nicht untertreiben. Nicht alles ist verboten, nicht alles ist erlaubt. Und so berichten es Kulthum, die Tochter von Uqba radiallahu anha, sie sagte, niemals habe ich gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Lügen erlaubt, außer in drei Situationen. Er sagte, Folgendes werte ich nicht als eine Lüge. Jemand, der versucht, zwischen zwei Leuten Frieden zu stiften. Das heißt, Leute haben ein Problem und er macht Frieden zwischen diesen beiden. Zweitens, eine Person, die im Krieg etwas sagt, natürlich, was der Feind auch so verstehen soll. Und drittens, wenn ein Ehemann mit seiner Ehefrau spricht oder eine Ehefrau mit ihrem Ehemann spricht. Wie zum Beispiel, dass er zu seiner Frau sagt, du bist die schönste Frau auf der Welt, die es gibt. Oder zum Beispiel, sie will unbedingt was kaufen, er sagt, inshallah ta'ala werde ich dir das kaufen. Er meint damit, wenn Allah ihm dafür Geld gibt, aber er hat keins. Er möchte natürlich dieses Problem beseitigen, er möchte keinen Konflikt haben, aber manche Leute sind so und man sagt ihnen diese Sachen, alhamdulillah, wie gesagt, wenn man der Überzeugung ist, dass diese Sache dann den größeren Konflikt vermeidet, dann alhamdulillah darf man das machen, wie der Gesandte Allah es gesagt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, niemand hat das Recht, sich über die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu stellen. Ebenso, liebe Geschwister, berichtet uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam bei Bukhari und bei Muslim, dass als sie beide, Ibrahim und seine Frau Sarah, in Ägypten waren und der dortige Tyrann seine Frau heiraten wollte, dann hat er Ibrahim alles ein Problem gehabt, weil wenn er sagt, das ist meine Ehefrau, dann versucht er, ihn loszuwerden durch Tötung oder ähnliches. Deswegen sagte er zu ihr, sollte er dich fragen, wer ich bin, dann sag, dass du meine Schwester bist. Und dann sagte Ibrahim a.s., denn du bist auch wirklich meine Schwester im Islam. Das ist, was man nennt auf Arabisch, Manduha, das heißt, ihr Ausweichmöglichkeit. Und das Ähnliches gibt es über Yusuf a.s. Und als letztes Beispiel hierfür, liebe Geschwister, ist das Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhuma. Denn sie beide waren auf dem Weg der Hijra von Mekka nach Medina. Und unterwegs fragte ihn jemand, Unterwegs fragte jemand Abu Bakr, wer ist dieser Mann? Er meinte damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wer ist dieser Mann? Dann sagte er, er ist jemand, der mir den Weg weist. Auf Arabisch, Hadin Yahdini. Er ist jemand, der mir den Weg weist. Und wirklich, sallallahu alaihi wasallam, ist unser Wegweiser, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen alle von der Lüge reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns daran, dass man das nicht falsch versteht. Es geht darum, dass man grundsätzlich immer die Wahrheit sagen soll. Wenn es sein muss, dann benutzt man diese Ausweichmöglichkeit. Und wenn es nicht anders geht, dann lügt man in dem Maße, wie es sein muss. Aber das ist eine Sache, liebe Geschwister, wenn man dieses Tor zu weit öffnet, dann kann man sehr schnell zu einem Lügner deklariert werden unter den Menschen. Deswegen Vorsicht davor, gebt euch davor in Acht. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.